We are all God's unique children. Wir sind alle Gottes einzigartige Kinder. Ich bin der einzigartige Reinhard und das ist der einzigartige Daniel. You know, it's so interesting. Wisst ihr, es ist so interessant, how religion has distorted our mind. Wie Religion unseren Verstand verdreht hat. For instance, zum Beispiel, many people say this over the years. Viele Leute haben mir über die Jahre gesagt, God speaks to you because you're so special. Weißt du, Gott spricht zu dir, weil du so etwas Besonderes bist. I mean, God has chosen you especially to hear his voice. Weil Gott hat dich auserwählt, damit du seine Stimme hören kannst. What a ridiculous thought. Was für ein blödsinniger Gedanke. Yet religion has made God just like this. Aber Religion hat aus Gott genau das gemacht. Look, the Bible compares our earthly father with the heavenly father. Die Bibel vergleicht der irdische Vater mit dem himmlischen Vater. The Bible actually says our earthly fathers are wicked, evil, bad compared to the heavenly father, who is good. Weil die Bibel sagt, dass unsere irdische Väter schlecht sind im Vergleich zum Vater im Himmel, der gut ist. If you who are wicked can give good things to your gifts, how much more your father in heaven, Jesus said. Wenn ihr, die ihr böse seid, gute Dinge euren Kindern geben könnt, wie viel mehr der Vater im Himmel, sagt Jesus. It's funny that the things we attribute to God. Und es ist spannend, dass die Dinge, die wir Gott zuschreiben, wenn ein irdischer Vater diese tun würde, würden wir ihn für Kindesmissbrauch verklagen. God sent the COVID as judgment. Ja, Gott hat der COVID als Gericht geschickt. God is a father, is killing people with the COVID. So Gott als Vater, der tötet die Leute mit dem COVID. If a father would do this on earth, he would go to prison. Wenn ein Vater, ein irdischer Vater, dies tun würde, dann würde er ins Gefängnis gehen. Think. Denk darüber nach. So here is his attitude. Also hier ist diese Haltung. That God has chosen some special people that he has some special relationship with and the rest of us, oh well, we've just got to learn to get by. Dass Gott ein paar besondere Leute auserwählt hat, mit denen er eine besondere Beziehung hat und die anderen müssen lernen zu überleben. Sad, huh? Das ist doch traurig, oder? But this attitude is in so many people's hearts. Aber diese Haltung ist in so vielen Herzen der Leute. Reinhard, how do you know? Reinhard, wie weißt du denn das? Ask my social media team. Frag doch mal mein Team von Social Media. Ask them how many people send me questions every single day. Frag sie, wie viele Leute mir jeden Tag Fragen schicken. Believing that God listens to me more than to them. Weil sie glauben, dass Gott mehr auf mich hört als auf sie. Believing that I am the chosen prophet, I can hear God, they can't. Weil sie glauben, dass ich der speziell auserwählte Prophet bin und ich Gott hören kann und sie nicht. People, get off your religious horse, please. Hey Leute, kommt raus aus eurer religiösen Position, bitte Leute. Can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? So here is a father who's got several children. Hier ist ein Vater, der verschiedene Kinder hat. With seven children. Er hat sieben Kinder. And here is what the father does. Und hier ist, was der Vater tut. Oh, I'm going to choose Daniel as my special son. Ah, ich werde Daniel als meinen besonderen Sohn auslesen. Now, that you could understand, because nobody's just as cute as Daniel. Ah, das könnte ich auch noch verstehen, weil niemand ist so süß wie Daniel. So here's what the father says. Aber hier ist, was der Vater sagt. Daniel, you're my specially chosen son. Daniel, du bist mein speziell auserwählter Sohn, mein besonderer Sohn. I'm not going to reveal my will and my desire to any of your six siblings. Ich werde meinen Wille und meine Gedanken deinen Geschwistern nicht offenbaren. If they want to know anything from me, they've got to go and ask you. You go and ask me. I tell you and you tell them. Also, wenn sie etwas von mir wissen wollen, dann müssen sie dich fragen. Du fragst mich, ich sag's dir und du sagst es dann ihnen, was mein Wille und meine Gedanken sind. Well, first of all, by the time the message gets back to you, it's probably so distorted. Also, erstens, wenn die Nachricht endlich an den richtigen Ort zurückkommt, ist sie wahrscheinlich so verdreht. Secondly, what kind of a father would he be? Und zweitens, was wäre er für einen Vater? Picks one especially and that's someone he communicates. Dass er einen speziell auserwählt und das ist mit dem, den er kommuniziert. Yet so many Christians have exactly this mentality. Aber so viele Leute haben genau diese Mentalität. God is a good father. Gott ist ein guter Vater. He loves to speak to all of his children individually. Er liebt es, mit jedem seiner Kinder, mit jedem einzelnen individuell zu sprechen. But look, there's something I like about this whole idea very much. Aber da gibt es etwas, was ich über diese ganze Idee sehr liebe. God is a unique God who created every one of us uniquely. Gott ist ein einziger Gott, der jede einzelne von uns einzigartig erschaffen hat. Because God created us uniquely, God communicates to us uniquely. Und weil Gott uns so einzigartig erschaffen hat, kommuniziert er mit jedem von uns auf eine einzigartige Art und Weise. Und ich mag das. I like this. Eu gosto disso. Do you know why I like this? Wisst ihr, wieso ich das mag? Because God respects my uniqueness. Weil Gott meine Einzigartigkeit respektiert. You know, when I was fresh out of Bible school, wisst ihr, als ich frisch aus der Bibelschule raus war, I was hired by a very prominent good church to be a special youth pastor. Da konnte ich in England als Jugendpastor arbeiten. Es war eine berühmte Gemeinde. And I had a guy who was at Bible school with me. He was my closest friend then. Und ein Freund war auch dort angestellt. Er war mein engster Freund damals. He was also hired by the same church. Und er war auch von der gleichen Gemeinde angestellt. He was hired as the children's pastor. Und er war als der Kinder, als der Pastor für die Kinder angestellt. So here is what the two of us decided. Und hier ist, was wir beiden entschieden haben. You help me with the youth and I'll help you with the kids. Du hilfst mir mit Jugendlichen und ich helfe dir mit den Kindern. So we did that. Und das haben wir getan. We had a lot of fun together. Und wir hatten viel Spaß miteinander. Every single Monday we had a free day. Und jeden Montag hatten wir einen freien Tag. So David, his name was, he had a motorbike. Und David, das war sein Name, der hatte ein Motorrad. So every Monday we went on his motorbike to some pub in the little countryside in England. Und jeden Montag fuhren wir mit seinem Motorrad in ein Pub in England, im Inneren des Landes. We had a good lunch, we talked, and we had a good time. Und wir hatten Mittagessen, wir sprachen, wir hatten eine gute Zeit. But I remember one day I was in my room and I was very upset. Aber ich erinnere mich, eines Tages war ich in meinem Zimmer und ich war wütend, zornig. Because David was this calm guy. Weil David war dieser ruhige. And I was this crazy Austrian. Und ich war dieser verrückte Österreicher. So I was in my room literally angry with God. Und ich war in meinem Zimmer und ich war wütend auf Gott. And here's what I pray. Und hier ist, was ich gebetet habe. God, why can't you make me like David? Gott, wieso kannst du mich nicht machen wie David? Why did you have to make me this outgoing Austrian? I want to be this quiet. Wieso muss ich dieser extravertierte Österreicher sein? Wieso kann ich nicht dieser ruhige, sanfte David sein? Und da war ich damals 22 Jahre alt. Und ich machte so viele Dinge für Gott. Venting at God. Und ich ließ meine Luft raus bei Gott. Getting all mad at him. Und ich war wütend auf ihn. God interrupted my outburst of anger. Und Gott hat meinen Wutausbruch unterbrochen. And he said, Romans 9, verse 20. Und er sagte, Römer 9, 20. All he said. Und das ist alles, was er gesagt hat. But I kept venting at God. Aber ich habe da immer noch meine Luft rausgelassen. He said, Romans 9, verse 20. Und er sagte nochmal, Römer 9, 20. I thought, this is just something in my head. Und ich dachte, das ist sicher irgendwas in meinem Kopf. But I'm gonna look it up. Aber ich werde es mal nachschauen. Do you know what Romans 9, verse 20 says? Und wisst ihr, was Römer 9:20 sagt? Who are you, oh man, that you argue to God and say, why have you made me this way? Wer bist du, oh Mensch, der mit mir diskutiert und sagst, wieso machst du mich so? Back. You know, but the next week I talked to David about this, and David, I found out that David was praying home that he wanted to be like me. Und die nächste Woche habe ich das David erzählt, und da fand ich raus, dass er das gleiche gebetet hat für mich. Er wollte so sein wie ich. God made you unique. He speaks to you uniquely. He interacts with you uniquely. Gott hat dich einzigartig gemacht. Er spricht mit dir einzigartig und leitet und führt dich einzigartig. I hear the voice of God very different to how Debbie hears the voice of God. Ich höre die Stimme Gottes ganz anders als Debbie sie hört. Debbie sees almost everything in pictures and visions because she's creative, she's artistic. Und Debbie sieht fast alles in Bilder und Visionen, weil sie eine Künstlerin ist. If God would show me a picture, I wouldn't know what it means. Und wenn Gott mir ein Bild zeigen würde, wüsste ich nicht, was es bedeutet. Ich bin kein Künstler. God speaks to me through the feeling in the belly. Und Gott spricht zu mir mit einem Gefühl im Magen. The feeling in the belly turns into words. I open my mouth and let it flow. Und das Gefühl in meinem Magen, das wandelt sich in Worte und ich öffne meinen Mund und es kommt raus. I've learned to love the uniqueness of God. Ich habe gelernt, diese Einzigartigkeit Gottes zu lieben. And I've learned to love how God made us so unique. Und ich habe angefangen zu lernen, wie wunderbar einzigartig er uns gemacht hat und wie er einzigartig mit uns umgeht und wie Gott unsere Einzigartigkeit liebt. Schau, Daniel. Ich habe die Welt umreist. Ich habe schon mit Zehntausenden von Leuten gesprochen. Aber er ist der Einzigartigste von allen. Und wenn ihr dieses Video mögt, kommentiert. Und wenn ihr es mögt, dann teilt es. Und schreibt einen Kommentar, redet mit uns. Danke.